München-Kabul oder in die Nähe. Abflug 9.16 Uhr, in Klammern morgen. Wir sitzen im Garten. In deinem Garten, ein gemieteter Garten. Um uns herum mäht eine Frau den Rasen, immer in großem Abstand zu unserer Decke, dennoch näher kommend. Irgendwann werden wir aufstehen müssen. »Das ist die Vermieterin«, schreist du. Wir betrachten die Vermieterin beim Mähen. Sie mäht sehr entschlossen, so von Körperhaltung her. Du schreist über das Rasenmähermähen hinweg. »Die Vermieterin ist beim Bund. Morgen muss sie nach Afghanistan für 3 Monate. Deshalb mäht sie jetzt nochmal Rasen.« Ich betrachte die Frau mit anderen Augen. Sie ist jetzt eine Frau, die heute den Rasen mäht und morgen nach Afghanistan fliegt. Weil sie morgen nach Afghanistan fliegt, damit sie morgen beruhigt fliegen kann nach Afghanistan. Ich stelle mir vor, was die Vermieterin vielleicht noch tut, heute am Tag vor dem Flug nach Afghanistan. Die Bundeswehr nimmt keine Linienflüge nach Kabul, denke ich. Die fliegen sicher direkt in den Hindukusch. Sicher ist da viel weniger Flugvorbereitung als bei Economy Class. Beispiel To-Do-Liste vor 3 Monate Afghanistan. Zum Beispiel Nachbarn Schlüssel geben, damit er die Yuca gießt. Zum Beispiel Nachbarn Pralinen schenken, damit er es gerne tut. Zum Beispiel alle offenen und oder verderblichen Lebensmittel checken. Zum Beispiel selbige aufessen, wegwerfen, verschenken. Zum Beispiel Handwerker beordern für das Mietshaus, dessen Rasen gerade gemäht wird. Zum Beispiel mit den Mietern streiten. Dürfen diese einen Kompost anlegen? Ja, nein, zu folgenden Bedingungen. Zum Beispiel ein Pferd im Stall besuchen, Abschied nehmen, den Leuten vom Stall Instruktionen und Geld weitergeben. Zum Beispiel ein letzter Ritt über die Felder. Zum Beispiel nochmal telefonieren. Falls ihre Eltern noch leben, auf jeden Fall telefonieren. Zum Beispiel einen guten Braten essen, Schweinebraten. Das gibt es sicher länger nicht ab jetzt. Zum Beispiel noch einmal mit einem Glas guten Wein auf dem Balkon stehen, ein letztes Mal, zum Beispiel Rosé. Zum Beispiel Haltung annehmen auf dem Balkon. Zum Beispiel Abendspaziergang. Zum Beispiel ein Plausch mit einer Nachbarin. Zum Beispiel duschen, Beine rasieren, eincremen, Zähne putzen. Zum Beispiel unruhig schlafen. Welches Gefühl hat deine Vermieterin für Afghanistan? Fühlt sie auch die Mische aus Banalität, Brachialität, Beklemmung? Oder fühlt sie einfach Alltag, der mir als Außenstehender plötzlich erst als möglicher Alltag in den Sinn kommt? Sie hat eine schöne Körperhaltung beim Mähen. Gibt es Gras in Afghanistan? Mäht da jemand Rasen bei der Bundeswehr? Oder ist alles wie auf Fernsehbildern ganz und gar graslos? Ist Rasenmähen ihr Zeichen für Zuhause sein? Ist Vermieterin sein ihre Freizeitidentität? Ich kenne diese Frau nicht. Ich versuche, diese Frau ein wenig zu hassen. Ich hasse sie aber nicht. Ich versuche, diese Frau ein wenig zu lieben. Natürlich liebe ich sie auch nicht. In 3 Monaten liegt ja über dem Rasen eine Schneedecke, oder? Schippt sie dann Schnee mit der gleichen Haltung, wie sie Rasen mäht? Hast du sie angesprochen auf Afghanistan? Hast du sie Fragen gefragt? Du sagst, was hätte sie tun sollen? Und schilderst eine Lebensgeschichte, die ganz kausal beim Bundeswehreinsatz in Afghanistan endet. Die Abzweigungen wären Harz- oder Regaleräume gewesen. Da könne man sich ebenso für Krieg entscheiden. Da verdiene man wenigstens. In der Logik mancher Leute, sagst du, schreist du, macht das sicher Sinn. Die Raseninsel, auf der wir sitzen, schrumpft. Das Getöse um uns wird lauter. Die Kreise, die die Vermieterin um uns herumzieht, werden enger. Sie beginnt schon, uns zu beäugen. Wir äugen zurück und sind natürlich still jetzt. Bei 1,5 Meter Abstand stehen wir auf und nehmen die Decke, damit der Tag weitergehen kann, damit sie morgen fliegen kann.